Leibniz-Leninistische Philosophie in Leipzig studiert hatte und gute Lehrer hatte, wie ich meine. Seiden, Lüttich, andere. Ich ging dahin und sagte, Leute, ihr habt 20 Jahre lang, oder im Unterschied zu mir, euch mit wissenschaftlichem Kommunismus beschäftigt. Lass uns reden, was war das und wie ist das alles jetzt zu begreifen? Keiner war bereit, darüber zu reden. Dieser Begriff Kommunismus ist so denunziert, was ja auch stimmte, dass man zwischen allen Stühlen sitzt, dass man nur Unverständnis an das ist. Also Uli, lass das sein, es hat keinen Sinn. Ich habe halt dann mich, wie es zunächst selbstverständlich hielt, auch politisch da engagiert, bin dann schließlich im Landesvorstand der PDS da gelandet, hatte dort freie Hand, konnte an Theorie Veranstaltungen, Geschichtsveranstaltungen machen, was ich wollte, kriegte Geld, Säle dafür, also es war eigentlich toll. Habe auch schöne Sachen gemacht, habe unterschiedliche Leute, die mir vorher nichts sagten oder die ich ohne sie zu kennen ablehnte, trotz Kisten, Anarchisten, sonst was eingeladen. Die Säle waren voll, aber es war bezogen auf diese Partei, insbesondere auf die Funktionäre, völlig folgenlos. Es ist nicht ihr Problem gewesen, sich mit Theorie zu beschäftigen. Das Einzige, was sie daran interessierten, weil die Säle manchmal voll waren, war eben Publikum. Das habe ich zur Kenntnis genommen und habe das nicht denunziert, weil es mich eigentlich so richtig nicht überraschte. Ich habe mich vorher mit politischen Parteien der Bundesrepublik beschäftigt, eine ganze Weile auf eine besondere Art. Ich fand genau das wieder, was sich auch da abspielte, die Bedürfnisse aktueller politischer Arbeit, die ja darauf hinauslaufen, wählt uns und wenn wir drankommen, wird alles besser, sind nicht geeignet, sich mit Theorie zu beschäftigen. Und die zu DDR-Seiten sich mit Theorie beschäftigt haben, die konnten auch davon ein Lied singen. Oder umgekehrt, die sich mit Politik beschäftigt haben, einen theoretischen Sinn hatten, die kamen in große Probleme. Die Geschichte ging trotzdem weiter, unter anderem eben in solchen Diskussionsgruppen, die also eigentlich mit verschiedenen Namen, aber doch ziemlich kontinuierlich dann geführt wurden, außerhalb der politischen Strukturen. Allerdings, wie ihr seht, mit Unterstützung doch der Räumlichkeit und anderer Dinge. Das ist eigentlich schon alles, drückt nur aus, diese Frage hat uns zu sagen nicht losgelassen. Wir sind in diesem Diskussionskreis Wege aus dem Kapitalismus unter anderem oder hauptsächlich dazu gekommen, auch zu diskutieren, welche Momente einer möglichen anderen Vergesellschaftung gibt es denn in dieser. Das haben wir unter diesem Begriff Keimform sozusagen verhandelt. Und jetzt steige ich ein, so Sachen in meinen Text, Keimform, wozu. Ihr könnt hier verfolgen, anhand dieser Gliederung, was ich da alles mache. Ihr könnt daran auch verfolgen, was ich also hier nicht vortrage. Das sind also Dinge, die wir dann morgen weitermachen können, wobei wir morgen gemeinsam immer über das Programm entscheiden können. Also wenn wir uns fragen, ob bestimmte gesellschaftliche Erscheinungen Keime einer neuen Vergesellschaftung sein können, dann müssen wir ja die Frage beantworten, auf welche Gesellschaft schauen wir denn da? Keim sozusagen wovon? Und der Maßstab der Kritik sozusagen am Gegebenen kann dann nicht bloß das Leiden an den Verhältnissen sein, das haben viele, nicht nur die Einsicht, dass das Ganze immer fragwürdiger wird, und damit verbunden auch gelegentliches erfreuliche Erleben von Momenten, die irgendwie eine Rebellion gegen gegenwärtige Grundinstitutionen darstellen. Wenn ich bewusst handeln will, muss ich mir schon ausgehend von heutigen Verhältnissen eine Vorstellung davon erarbeiten, welche soziale Qualität denn eine aufgehobene bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft haben könnte. Es ist klar, dass in so einer Überlegung ein utopisches Moment steckt, aber die Annahme, dass es sich nicht um abstrakte Projektmacherei handelt, um ein Wünsch dir was, sondern um eine konkrete Utopie, die ist also mindestens in zwei Sachen begründet. Einmal in der Bezogenheit auf die heute gegebenen Voraussetzungen und Bedingungen einer oft neuen Weltvergesellschaftung und zweitens auch darin, dass wir unserem Denken dadurch einen möglichst großen Realitätsgehalt geben, dass wir verschiedene Kommunismusvorstellungen und Bewegungen der Vergangenheit auf deren Realitätsbezogenheit prüfen. Die Tradition aller toten Geschlechter lasse ich hier weg. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was das heißt. Wenn ich über verschiedene Kommunismusvorstellungen rede, so konzentriere ich mich zunächst auf die Entwicklung der marxischen Kommunismusvorstellung und verfolge dann einige Punkte der sehr wechselhaften Gestaltung, die diese Vorstellung innerhalb der sozialistischen und kommunistischen Bewegung, insofern sie sich immer auf Marx bezogen, angenommen haben, und zwar eingebunden in die jeweiligen Bedingungen der entsprechenden Bewegung. Diese Sache ist entschieden weiter und tiefer gegangen, als ich es selbst, als wir das konzipierten und ich das Programm dann auch da reinstellte, ahnten. Ich möchte es aber trotzdem nicht im Galopp einfach durchlaufen, weil mit dem, was jetzt als nächstes sozusagen kommt, einfach Dinge verhandelt werden, die eigentlich genau heute unsere Fragen noch sind. Also etwa, wie wird ein bürgerlicher Demokrat Kommunist? Zu DDR-Zeiten war das für mich eine abgeschlossene Frage. Es hat einen eingeholt. Der Redakteur der Rheinischen Zeitung Marx im Jahre 1842 beschäftigt sich mit sozialen Konflikten in der preußischen Rheinprovinz. Dabei geht er aus von der Vorstellung, dass staatliche Strukturen dem Allgemeinwohl dienen sollten und dass dies am besten gesichert werden könnte durch eine konsequente Demokratie. Vehement reißt er Widersprüche zwischen diesem Anspruch an den Staat und der Wirklichkeit auf. Der Marx agiert in dieser Zeit auch später als ein höchst selbstbewusster Mensch mit bürgerlichen Idealvorstellungen, die später dann nicht mehr. Er war ja ein Mann aus dem gehobenen Bürgertum, der sich nun auf einmal mit prekären materiellen Verhältnissen rumschrägt und zugleich eine ihm angebotene Spitzenposition im preußischen Staat ablehnt, womit er alle Probleme losgeworden wäre. Der wäre gleich ganz oben eingestiegen. Und die Frage ist, wie wird dieser Mann innerhalb kürzester Zeit zum Kommunisten, und zwar zu einem, der nicht nur die gesamte bürgerliche Frage in, Gesellschaft in Frage stellt, sondern die Staatlichkeit in jeder Form, auch in der demokratischsten, und der die Warenproduktion auch in jeder Form in Frage stellt. Es hat zu dieser Zeit ambitionierte Humanisten, hochgebildete, leidenschaftliche bürgerliche Demokraten, zwar nicht massenhaft gegeben, aber doch immerhin einige. Auf dem Weg, den der Marx ging, war er fast allein. Und er ging das sozusagen entlang einer Motivation, die von Anfang an zu gegeben schien und die ihn sein ganzes Leben trieb, und einer Logik, die er vorfindet und die er mit seiner enormen Denkkraft weiterführt. Die zwei Dinge, Motivation, Logik, die Würde, schreibt der 18-Jährige, ist dasjenige, was den Mann am meisten erhebt. Von Frau ist bei Marx fast nie die Rede. Würde kann aber nur der Stand gewähren, in welchem wir nicht als knechtische Werkzeuge erscheinen, sondern wo wir in unserem Kreis uns selbstständig schaffen. Er war nicht gerade bescheiden, er wollte nicht bloß selbst kein Knecht sein, sondern gleich der ganzen Menschheit aus der Knechtschaft verhelfen, also in Geschichte eingreifen. Das allerdings eben nicht Kraft einer Macht, die Staat und Behörden und so weiter verleihen, sondern dank der eigenen Intelligenz, der außerordentlichen Persönlichkeit und schließlich der selbst mitgeschaffenen Partei. Kein Ochse zu sein, sich den Menschheitsqualen zuzuwenden, so resümiert dann der reife Marx, ziemlich krank, seinen bleibenden Anspruch, dem habe er Lebensglück, Gesundheit und Familie geopfert. Dass die Motivation, die Besonderheit seiner Logik, der 19-jährige Student empfindet den, das ist Zitat, Gegensatz des Wirklichen und Sollenden, der dem Idealismus eigen, sehr störend. Er will das jeweilige Objekt selbst in seiner Entwicklung belauschen. Die Sache selbst als reich entfaltendes, lebendiges, sich gestaltendes in seiner Einheit finden. Obwohl er im Widerspruch genau dazu, was er also will oder nicht will, noch einige Jahre, so als junger Journalist, die Wirklichkeit nach dem Maß einer Idealität kritisiert, also nach einem Sollen, folgt er diesem frühen Leitspruch schließlich mit äußerster Konsequenz. Und so versetzt er sich in die Lage, wirklich Gesellschaft zu denken und diese nicht, wie auch heute üblich, als Summe von Individuen, Erscheinen, Momenten, einzelnen Strukturen, sondern eben Gesellschaft als inneren Zusammenhang all dessen. Gesellschaft in ihrer jeweiligen historischen, besonderen Bestimmung als ein organisch Ganzes. Ohne dieses im Marx auszeichnendes Denken des gesellschaftlichen Ganzes, denke ich, ist es unmöglich, auch nur die inneren, wesentlichen Entwicklungslogiken einer Gesellschaft zu verstehen, ganz zu schweigen von einem gedanklichen Überschreiten der herrschenden Verhältnisse, in dem man selbst steckt, also etwa Wege aus dem Kapitalismus zu suchen. So, wie wird nun ein solcher Mensch, bürgerlicher Humanist, revolutionärer Demokrat, zum Kommunisten? Schauen wir den Bruch, die Dimension des Bruches, den er da begeht, näher an. Zweitens also das wahre Gesetz, der wahre Staat und die besonderen Interessen. Der Marx des Jahres 1842 will sich für einen, also da war er 22, will sich für einen erstrebenswerten gesellschaftlichen Zustand der Freiheit einsetzen. Zitat, ein wirkliches Freiheitsdasein des Menschen sei erreicht, wenn die inneren Lebensgesetze seines Handelns selbst zu bewussten Spiegelbildern seines Lebens werden. Wenn die wahren Gesetze, die bisher bewusstlosen Naturgesetze der Freiheit überwunden haben und zu einem bewussten Staatsgesetz geworden sind. Der Staat sozusagen als Inkarnation der Vernunft und die einzelnen Individuen sozusagen als Verkörperung dieser Vernunft auch. Aufgabe des Gesetzes ist es, das Einzelne, das egoistische Einzelinteresse unter das Allgemeine zu subsumieren. Die Gesellschaft ist durch den Staat, nicht durch den Gegebenen, sondern eben durch den wahren Staat, nicht durch den preußischen, in dem er lebte, sondern durch den wahren Staat, und zwar nach den Ideen der Allgemeinheit zu gestalten. Kommunismus weder wünschbar noch möglich. Als bei Marx erstmals von kommunistischen Ideen die Rede ist, gesteht er ihnen, Zitat, in der jetzigen Gestalt nicht einmal theoretische Wirklichkeit zu. Er kann nicht ihre praktische Verwirklichung wünschen oder auch nur für möglich halten. Aber dann setzt er gleich nach. Eine wirkliche theoretische Ausführung der kommunistischen Idee allerdings könnte zu solchen Gedanken führen, die unsere Intelligenz besiegen, die unsere Gesinnung erobern, an die der Verstand unser Gewissen geschmiedet hat, welche der Mensch nur besiegen kann, indem er sich ihnen unterwirft. Er sagt also, wenn es theoretisch zwingend erscheinen sollte, dass die Idee der Allgemeinheit in den kommunistischen Ideen ihre Erfüllung finden könnte, dann würde er sich diesen auch unterwerfen. Und das Ergebnis ist insofern bekannt, als man so weiß, wie sein Werk und seine ganze Lebensgeschichte weiterging. Ich würde aber sagen, diese Überlegung, diese früheste marxische Bestimmung eines Kommunismus festhalten. Nochmal, in ihm müsste die Idee der Allgemeinheit zur Geltung kommen. Der Kommunismus müsste den wahren Staat, die wahre Gesellschaft, Staat und Gesellschaft werden ja häufig synonym gebraucht, das ist auch später wichtig. Also der Kommunismus müsste den wahren Staat tragen können, das heißt zum bewussten Staatsgesetz gewordene Freiheit werden. Nicht, dass ich meine, dass das heute eine Definition von Kommunismus ist, aber der Anspruch, der da drin steht, den sollten wir weiter berücksichtigen. Sind wir bis morgen alles behalten? Ich weiß davon morgen wo. Wobei ich tausend Fragen hätte dazu, muss ich mal sagen. Ja, es ist ein echtes Problem. Ja. Man muss es wohl nicht behalten, sondern da, wo es halt die eigenen Gedanken und Fragen berührt, dort steigt man ein. Anders geht das nicht und anders geht es mir auch nicht. Wenn das heißt, ich stelle meine Fragen jetzt? Oder? Nein, nee, das geht nicht. Dann können wir aufschreiben die Fragen. Ja. Ja, ist schwierig, gebe ich zu. Der Publizist. Also Marx ist als Journalist mit realen sozialen Konflikten befasst. Er setzt auf vorgefundene Interessen einzelner Stände, die etwa bei Gerichtsverhandlungen im Einfluss auf Staatsgesetzgebung zum Ausdruck kommen. Er setzt diese Interessen der einzelnen Stände ins Verhältnis zu seinem Staatsideal. Da die Stände, da der Staat, der sozusagen die Vernunft des Ganzen repräsentieren sollte. So spricht er von der Anmaßung des Privatinteresses, dessen dürftige Seele nie von einem Staatsgedanken erleuchtet worden ist. Wenn der Staat sich auch nur an einem Punkte so weit herablässt, statt in seiner eigenen Weise, in der Weise des Privateigentums tätig zu sein, so folgt unmittelbar, dass er sich den Schranken des Privateigentums unterordnen muss. Das Privateigentum ist schlau genug, diese Konsequenz dahin zu steigern, dass es sich zur Schranke und zur Regel der Staatsaktion macht. Jeder moderne Staat, entspreche ja eben noch so wenig seinem Begriff, wird bei dem ersten praktischen Versuch solcher gesetzgebender Gewalt, also vom Privatinteresse ausgehender gesetzgebender Gewalt, ausrufen: Deine Wege, Privatinteressen, sind nicht meine Wege und deine Gedanken nicht meine. Privatinteresse und wahrer Staat stehen sich nach Marx also grundsätzlich als Gegensätze gegenüber in dieser Zeit. Wenn aber alles, wofür der Mensch kämpft, Sache seines Interesses ist, so Marx-Zitat, eines notwendigerweise immer nur beschränkten Interesses, worin kann dann der wahre Staat begründet sein? Mit der gleichzeitigen Kritik an der Annahme, es gäbe nur kleine Interessen, nur Interessen stereotyper Selbstsucht, was andere ausdrücken, hat Marx sich faktisch eine Suchaufgabe gestellt, und zwar eine, die uns heute noch beschäftigt. Wo sind Interessen von Einzelgruppen, Leuten, die im Verfolgen ihrer Interessen sondern das Allgemeine mit wahrnehmen? Gibt es einen solchen sozialen Standpunkt, von dem aus das Verfolgen von Interessen auf Allgemeines, auf Gesamtgesellschaftliches führen kann? Er findet immerhin eine Besonderheit der unteren Stände, bezogen auf das Gewohnheitsrecht, im Wald von Privateigentümern Holz zu sammeln, ein Überbleibsel der Allmende, schreibt er. Es lebt in diesen Gewohnheiten der armen Klassen ein instinktmäßiger Rechtssinn. Ihre Wurzel ist positiv und legitim. Und die Form des Gewohnheitsrechts ist hier umso naturgemäßer, als das Dasein der armen Klasse selbst bisher eine bloße Gewohnheit der bürgerlichen Gesellschaft ist. Eine Gewohnheit, ne, die in dem Kreis der bewussten Staatsgliederung noch keine angemessene Stelle gefunden hat. Die ärmeren Leute, so Marx weiter, stehen mit ihren Interessen und Gewohnheiten einer menschlicheren Macht näher als alle anderen. Also als etwa die Waldeigentümer, die das Gewohnheitsrecht brechen wollen. Das heißt also arme Klassen, die in ihrem Dasein der menschlichen Macht näher stehen, so Daseinbestimmung, da müssen wir fragen, oder können wir hier schon fragen, ist diesen früher Ausdruck von dem, was er später mit historischer Mission des Proletariats bezeichnet? Also arme Klassen, die mehr in ihrem Interesse menschlicher agieren, also Sachen, die für alle sozusagen gut wären, fordern oder behalten wollen. Ob das schon eine frühe Aussage dieser späteren Annahme der historischen Mission des Proletariats ist? Eindeutig nein. Hier geht es vielmehr darum, den armen Leuten einen rechtlich abgesicherten Platz in der bürgerlichen Gesellschaft zu verschaffen. Und was anderes ging es gar nicht, ihm damals. Also sie bewusst per Gesetz ins gesellschaftliche Ganze zu integrieren. Ich will mal so sagen, genau das, wozu also heute sich linke Politiker als Maximum aufschwingen können und wollen. Außerdem stellt Marx eindeutig fest, dass auch das Interesse solcher armen Klasse nicht der Idee der Allgemeinheit entspricht. Auch der arme Moselbauer kann nicht verkennen, das sind Zitate, dass sein Votum durch das Privatinteresse getrübt ist. Er wird einsehen, dass es viele leidende Privatinteressen im Staat gibt, solche wie er. Auch der Standpunkt der Armen eröffnet keine tiefere Einsicht in das Verhältnis des Ganzen und seiner Teile. Alles Marx. Also sie sind menschlicher, aber wenn man sich auf den Standpunkt einer solchen besonderen Standes stellt, hat man noch längst nicht irgendwie ein allgemeines Wohlergehen im Sinn. Wir haben also folgende Gedanken. Erstens, Marx hält an der Idee der Allgemeinheit fest, an der Vorstellung von einem wahren Staat, der wahren, das heißt menschlichen Gesellschaft. Zweitens, er stellt fest, dass die armen Klassen einer humaneren Macht näher stehen als die anderen Stände, aber auch deren Interessen können nicht die wahre Gesellschaft begründen. Drittens, er ist zunehmend darauf orientiert, in der durch die Interessen bestimmten Wirklichkeit ein Objekt zu finden, nennt es mal Objekt, das nicht einem ihm äußerlichen Sollen unterworfen ist. Ja, du sollst also gut handeln, was die Allgemeinheit dir handelt, was ihn schon als Jugendlichen störte, sondern ein Bereich, eine Schicht, eine Klasse, sondern das in seiner eigenen Logik gemäß diesem Ideal zuarbeitet. Darin müsste die Möglichkeit einer freien Gesellschaft liegen. Genau diese Frage haben wir heute auch. Gibt es einen Stand, eine Klasse, einen sozialen Raum, in dessen Existenzbedingungen die Möglichkeit oder gar die Notwendigkeit einer allgemeinen menschlichen Emanzipation gegeben sind? Für Adam Smith ist die Sache klar. Der Regel ist die unsichtbare Hand des Marktes. Jeder strebt nach seinem eigenen Vorteil, versucht den anderen in seinem Nutzen einzuspannen und eigentlich doch überraschenderweise in so einer Wolfsgesellschaft kommt doch überhaupt eine Gesellschaft zustande und auch noch eine, wo eine große Dynamik und im Durchschnitt zumindest auch bei aller üblen Sachen zivilisatorischer Fortschritt entsteht. Der Smith hat diese Frage nicht. Für den ist das geklärt. Und für die Mehrheit, sag mal, der politischen und sonstigen Bewegung war das eigentlich und ist es bis heute auch immer noch geklärt. Diesen Dingen freien Raum machen, den unmittelbaren einzelnen egoistischen Interessen und letztlich wird alles gut. Der Staat muss noch ein bisschen einschreiten. Das kommt bei Smith auch vor. Hegel ging genau nicht von solchem Automatismus aus. Er verweist auf die englische bürgerliche Entwicklung, die eben gerade in eine tiefe Zerrissenheit führe und zum Niedergang der Kultur. Wenn die Privatinteressen, auch und gerade die der vielen, des sogenannten Volkes, sich im Staate direkt zur Geltung bringen, im Staat und in der Gesellschaft, dann vertreten sie nicht den Standpunkt der höchsten konkreten Allgemeinheit, sondern eben immer nur den ihrer Sonderinteressen. Hegel, wie wir vorhin gehört haben, auch Marx. Marx teilt genau Hegels Zweifel daran, dass im Vertreten von Sonderinteressen das allgemeine Beste zustande käme. In der konstitutionellen Monarchie, der Ständevertretung, der Staatsbürokratie liegt aber für ihn, anders als damals in Bezug auf die damalige Zeit bei Hegel, eben gerade nicht die Lösung des Problems, sondern ein entscheidendes Hindernis für das Entstehen der wahren, also freien Gesellschaft. Hegel ist ihm allerdings nicht einfach ein Anpasser an die gegebenen preußischen Verhältnisse. Marx arbeitet sich immer zugleich an der kritischen Sache und an den Theorien ab, die dieser Sache sozusagen eine Notwendigkeit zuschreiben. Und Marx setzt damit gegen überfällige Zustände nicht einfach ein anderes Dasein, eine einfache Negation, also etwa gegen Privateigentum, nicht einfach das Eigentum aller. Das eine wie das andere wäre ihm ein unbegriffenes, die entsprechende Zukunftsvorstellung bloß eine gewünschte, eine abstrakte Utopie. Dies ist etwas, was wir hier bereits finde ich, zu den marxischen Bestimmungen von Kommunismus mitzählen müssen. Wenn wir heute von Keimformen einer möglichen neuen Gesellschaft sprechen, also von sozialen Praxen, die eine Logik in Gang setzen können, die die kapitalistische Produktionsweise aufheben könnte, dann müssen wir uns zugleich durch diejenigen Theorien der Zustände hindurcharbeiten, die wir überwinden wollen, die das Selbstbewusstsein der Verhältnisse, die wir überwinden wollen, darstellen. Also nicht einfach nur das andere, scheinbar Gegensätzliche fordern, dass diese Forderung ist, wie wir noch sehen werden, eine Forderung, die eigentlich in dem Bestehenden verbleibt. Das ist das, was Marx meint. Der Kommunismus müsste theoretische Wirklichkeit gewinnen. Wird noch deutlicher, was das bedeutet. Also er sucht das Objekt, den Bereich, den sozialen Raum, wo also Menschen in ihrem eigenen Interesse und in ihrer Funktion agieren können und damit das günstige, gute, allgemeine für alle bewirken. Nach Hegel ist die Beamtenschaft ein solcher allgemeiner Stand, der in seiner ganzen Existenz auf das Gemeinwohl, den wahren Staat gerichtet ist. Gestützt nun auch auf eigene Erfahrung, spielt Marx dies theoretisch durch. Er fragt, welches also ist die Beziehung der Verwaltung zum Notstand der Mosel? Der Notstand der Mosel ist zugleich ein Notstand der Verwaltung. Die Verwaltung kann ihrem bürokratischen Wesen nach die Gründe der Not nicht in der verwalteten Gegend, also in ihrem Verantwortungsbereich sozusagen, sehen, sondern nur in der natürlichen und privatbürgerlichen Gegend, die außer der verwalteten Gegend liegt. Die Verwaltungsbehörden können beim besten Willen, bei der eifrigsten Humanität und der stärksten Intelligenz eine konstante Kollision zwischen der Wirklichkeit und den Verwaltungsmaximen nicht lösen. Denn weder liegt es in der Aufgabe der Stellung, noch vermag der beste Wille, ein wesentliches Verhältnis zu durchbrechen. Das wesentliche Verhältnis der Beamten, der Bürokratie, ist das Bürokratische sowohl innerhalb des Verwaltungskörpers selbst als auch in seinen Bezügen zu dem verwalteten Körper. Es geht zig Seiten beim Marx so lang. Das ist Rechtfertigung des Korrespondenzen von der Mosel, MEW 1, 188. Er schreibt über die Moselbauern. Ach so. Und ist fassungslos, also er ist nicht fassungslos, sondern es ist eine große Empörung, dass die Beamten, die Preußischen, vom preußischen Staat auch noch angewiesen, den Moselbauern zu helfen, sich völlig außerstande fühlen, sich auf die Situation überhaupt einzustellen. Und Marx weist so Sachen nach, wenn er Beamter wäre. Es geht gar nicht. Nochmal bitte Rechtfertigung, wie gesagt. Das Kreuz-Kreuz-Korrespondenten von der Mosel heißt der Text der Art. Band 1. Band 1, 188, folgende. Intelligenz. Wenn wissenschaftliche Tätigkeit per Definition schon aufs Allgemeine gerichtet ist, und das ist sie ja, dann liegt es doch nahe anzunehmen, dass Intellektuelle, wenn sie die Gesellschaft als organisches Ganze in den Blick nehmen, sozusagen per se der Stand der Allgemeinheit sein. Marx redet nun über zweierlei Intelligenz. Es ist die eine, die einem bestimmten Zweck dient, und die andere, die jeden Stoff beherrscht und nur sich selbst dient. Die erste, die sogenannte nützliche Intelligenz, die nach dem Herd gehen muss, kann unmöglich im Staat das Allgemeine zur Geltung bringen. Sie müssen nach dem Brot gehen. Das Brot ist erst das Lied, das ich singe. Anders steht es mit der freien Intelligenz, mit der zweiten, die trotz ihrem Herd das Recht durchzukämpfen weiß. Der Geist von Intellektuellen, die sich den einzelnen Ständen verdingen müssen, sich verkaufen müssen, wird notwendig zum Geist des jeweiligen Standes, dem sie dienstbar sind, zum Geist des Privatinteresses. Die können es also nicht sein. Benötigt wird stattdessen eine wirkliche Volksintelligenz. Wohlgemerkt nicht eine Intelligenz der Armen, die ja auch ihre Privatinteressen verfolgen, sondern eine Intelligenz, die aufs Ganze geht, eine Intelligenz des ganzen Volkes. Diese sei nicht nur kein besonderes Element der Vertretung, sondern ein Prinzip. Schwer zu erfassen. Also ein Prinzip, das an keine elementarischen Zusammensetzungen teilzunehmen, sondern nur eine Gliederung aus sich selbst zu erschaffen vermag. Das ist eine schwere Ausdrucksweise. Das ist eine Gliederung aus sich selbst? Ich verstehe das Wort. Aus sich selbst. Mal so stehen lassen. Okay. Ja, das ist eine Gliederung, die ist ein Prinzip. Mhm. Ja, die kannst du nicht für diese arbeiten. Mhm. Ja, sondern es muss ein Prinzip, Intelligenz sein als Prinzip. Und nur so ein Prinzip könnte sozusagen aufs Allgemeine wirklich gerichtet sein. Eine solche politische Intelligenz, das ist jetzt auch noch Marx, wird zum Beispiel das Grundeigentum nach den Staatsmaximen, aber sie wird nicht die Staatsmaximen nach dem Grundeigentum regeln. Die würde also das Allgemeine, wenn der Staat das Allgemeine sein soll, als entscheidende Grundlage nehmen und nach dieser Vernunft sozusagen handeln. Dabei gibt es auch ein ziemliches Problem, was er selbst erlebt. Ich will noch dazu sagen, Marx wird später die Möglichkeit und die Notwendigkeit der Aufhebung der kapitalistischen Warenproduktion genau mit der Bedeutung solch freier Intelligenz verbinden. Das empfehle ich nur einfach, sich das jetzt mal zu merken. In gewissem Sinne kommen wir dann heute noch drauf, was denn damit gemeint ist. Nur so viel, nämlich dann, wenn diese kapitalistische Produktionsweise ein solches Niveau erreicht, dass wissenschaftliche Tätigkeit entscheidend für die Reichtumsproduktion wird. Ja, also halten wir hier diesen frühen Gedanken über eine Intelligenz erstmal fest, die ihren inneren Wesen folgend die wahre Gesellschaft konstruieren könnte. Ja, also von diesen Gedanken, die wir jetzt schon gesammelt haben. Selbstvertretung. Marx diskutiert nun die Vorstellung einer bewussten Vertretung der Volksintelligenz, die nicht einzelne Bedürfnisse gegen den Staat geltend machen will, sondern deren höchstes Bedürfnis es ist, den Staat selbst, und zwar als ihre eigene Tat, als ihren eigenen Staat geltend zu machen. Man kann es auch so lesen, die Gesellschaft selbst als ihre Tat, als ihre eigene Gesellschaft geltend zu machen. In Klammern, genau darum geht es heute eigentlich. Hier muss wieder daran erinnert werden, ja, habe ich schon gesagt, Staat und Gesellschaft häufig identisch. Diese Forderung aber ist nun gleich wieder problematisch, das fällt ihm sofort auf. Vertreten werden, schreibt er. Ne? Vertretung der Volksintelligenz, und gleich dahinter, vertreten werden ist überhaupt etwas Leidendes. Nur das Materielle, das Geistlose, Unselbstständige, Gefährdete bedarf einer Vertretung. Aber kein Element des Staates, hier ist jetzt der sogenannte wahre Staat, die wirkliche menschliche Gesellschaft gemeint, darf geistlos, unselbstständig, gefährdet sein. Die Vertretung darf nicht als die Vertretung irgendeines Stoffes, der nicht das Volk selbst ist, sondern nur als seine Selbstvertretung begriffen werden. Die Vertretung darf nicht als eine Konzession an die schutzlose Schwäche, an die Ohnmacht, sondern muss vielmehr als die selbstgewisse Lebendigkeit der höchsten Kraft betrachtet werden. In einem wahren Staat, in einer wahren Gesellschaft, gibt es kein Grundeigentum, keine Industrie, keinen materiellen Stoff, der als solche rohe Elemente mit dem Staat, der Gesellschaft, ein Abkommen treffen werden. Es gibt nur geistige Mächte. Geht einem ziemlich zuwider, der ML-Grundlagenstudium durchgemacht hat oder im von der unmittelbaren materiellen Tätigkeit als dem eigentlichen ausgeht, da sieht dann dieses Materielle. Wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber man sieht sozusagen hier einen Anspruch drin. An jedem Punkt in der Gesellschaft muss es erscheinen, dass nicht die Materie, sondern die Form, nicht die Natur ohne den Staat, sondern die Staatsnatur, nicht der unfreie Gegenstand, sondern der freie Mensch dominiert. Er drückt offensichtlich eine Sache aus, die von diesem Zeit und diesem Standpunkt nur in so einer abstrakten Form ausdrückbar ist. Das ist das Problem, sich da rein zu finden. Ist diese Forderung nicht doch wieder nur... Ich wollte nur mal fragen, wo das steht, weil das ist wirklich sehr interessant. Das steht alles... Nee. Das sind... Marx, die Beilage nochmal sowieso allgemeine, an die Augsburger Allgemeine Zeitung, MEW 40, 418, 419. Ich meine, es dauert nicht lange, dann habt ihr das Zeug im Internet, dann könnt ihr es da auch nachgucken. Das ist sehr interessant, weil die Meinung über Wachstumsfetischismus vorgeworfen wird, und Materialismus und so weiter. Das ist sehr genau. Ja, aber da ist Marx auch voll hegen. Warte ab, was noch kommt. So, es sollen sozusagen geistige Mächte sein. Alles das, was an besonderen Interessen, besonderen Klassenschichten sozusagen existiert, kann nicht die Grundlage sein, die aufs Ganze geht. Ja, also der Geist soll es regeln, der vernünftige Geist. Und da muss man ja sagen, ist diese Forderung nicht doch wieder nur das, was Marx im Eigentlichen störte, dieses Sollen. Ne? Dieses Sollen, es ist die Frage, was soll dieses Selbst sein, was sich da vertritt? Wo soll das herkommen? Wenn er ausdrücklich sagt, es können nie die Einzelnen sein. Er konstruiert also ein Verhältnis, wo die Einzelnen so in ihrem eigenen Interesse auf hoher geistigem Niveau das Ganze erfassend das Richtige tun. Dann muss man sagen, hat Marx sich damit nicht wieder ein Dilemma manövriert, nämlich genau das, was ihn als Schüler so störte. Ja, ein Überflieger, der das soll, und nun wird die Wirklichkeit nach diesem Sollen gestaltet. Das holt ja später die marxistische Bewegung enorm ein, genau diese Haltung. Er beschreibt also den erhofften wahren Staat als einen, der eigentlich gar kein Staat, keine Gesellschaft in der manchen Weise mehr ist. Wir wissen ja auch, dass Marx den Kommunismus bald als Aufhebung jeglicher Staatlichkeit ansieht, auch des hier angenommenen sogenannten Waren. Aber auch hier will ich eine entscheidende Bestimmung der von ihm gesuchten Gesellschaft festhalten: Selbstvertretung. In seiner äußersten theoretischen Konsequenz stellt er faktisch alle denkbaren Vertretungsinstanzen, also die bürgerliche Demokratie, selbst in Frage. Geht gar nicht. Kann nicht wirklich das Allgemeine repräsentieren. Er sucht weiter. Freie Presse. Marx' vorläufige Lösung. Die Verwaltung und die Verwalteten bedürfen zur Lösung der Schwierigkeiten also gleichmäßig eines dritten Elementes. Die Verwaltung, die Verwalteten. Welches politisch ist. Politisch heißt ja immer das Ganze. Ohne amtlich zu sein. Die hat er ja schon abgehakt. Also nicht von bürokratischen Voraussetzungen ausgeht, welches ebenso bürgerlich ist, die Gesellschaft gehört, ohne unmittelbar in die Privatinteressen und ihren Notdurft verwickelt zu sein. Dieses ergänzende Element von staatsbürgerlichem Kopf und von bürgerlichem Herzen ist die freie Presse. Jetzt hat er es gefunden. In dieser sind Grundsätze und Forderungen kritisierbar, aber nicht mehr innerhalb eines Unterordnungsverhältnisses, sondern in gleicher staatsbürgerlicher Geltung, nicht mehr als Personen, sondern als intellektuelle Mächte, als Verstandesgründe. Die freie Presse vermag allein ein besonderes Interesse zum allgemeinen Interesse zu machen, vermag allein den Notstand der Moselgegend zum Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit und der allgemeinen Sympathie des Vaterlandes zu machen. Diese Presse verhält sich als Intelligenz zu den Volksständen, aber sie verhält sich ebenso zu ihnen als Gemüt. Ihre Sprache ist nicht die akademische, rechtsförmige, sondern die affektvolle Sprache der Verhältnisse selbst. Die freie Presse endlich trägt die Volksnot in ihren eigenen, durch keinen bürokratischen Medien durchgegangenen Gestalt an die Stufen einer Macht. Hier hat es wieder, er braucht doch eine Macht, vor welcher der Unterschied von Verwaltung und Verwalten verschwindet und es nur mehr gleich nah und gleich fernstehende Staatsbürger gibt. Es sind schlicht die Psalme, die die bürgerliche Gesellschaft sich heute permanent über sich selbst erzählt. Ging ganz schnell. Diese Hoffnung ist zugleich die Hoffnung seines Standes, was er damals hat, eines Chefredakteurs einer bürgerlichen Zeitung. Es ist derartig direkt, wie die Existenzbedingungen häufig mit dem Denken zusammenhängen. Die Wirklichkeit zerschlug sehr schnell diese Annahmen des Dr. Marx. Er erlebte und begriff, dass es gar nicht anders sein kann. Doppelpunkt, auch die Presse, die Zensierte ebenso wie die sogenannte Freie, ist ein Unternehmen und an entsprechende Stände gebunden. Die Eigentümer der Zeitung, hier rheinische Unternehmen, entziehen Marx die Unterstützung. Er muss aus Deutschland fliehen. Er hatte in der Wirklichkeit keinen Bereich, kein Subjekt gefunden, in dessen Eigeninteresse wenigstens perspektivisch die Erfüllung der Allgemeinen lag. So, nun, was ist jetzt? Ist der ambitionierte Marx am Ende? Der nun gerade nicht. Der geht einen Schritt. Und zwar einen Schritt, der zeigt, was eine Hoffnung und an ihm schien sich zu beweisen, was möglich ist, wenn ein zupackender Mensch auf dem höchsten Niveau der bürgerlichen Aufklärung sich tatsächlich des eigenen Verstandes bedient. Das heißt, wenn er sich nicht durch die tatsächlichen Verhältnisse äußerlich enttäuschen lässt, das passiert ja ununterbrochen, massenhaft, sondern wenn er auch alle Verstandesgründe und Denkmethoden, die ihn hatten hoffen lassen, enttäuscht, also seine Selbsttäuschung aufhebt. Also nicht sozusagen beim allgemeinen Meckern, enttäuscht sein, zurückziehen bleibt, sondern die Frage stellt, was habe ich falsch, gedacht? Nicht nur was, sondern auch wie habe ich falsch gedacht? Jetzt hoffe ich, dass das... Ja. Drittens, das besondere Interesse muss zum Allgemeinen werden. Also, ihr seht ja an der Nummerierung, jetzt beginnt es auch tatsächlich was Neues. Das Ergebnis dieser durchdachten Erfahrung, die Aufhebung der Bürokratie und aller besonderen Verhältnisse, kann nur dadurch sein, dass das allgemeine Interesse wirklich und nicht wie bei Hegel, sprich Marx, bisher haben wir es ja gerade gehört, bloß im Gedanken, in der Abstraktion zum besonderen wird. Das ist nur dadurch möglich, dass eben das besondere Interesse wirklich zum Allgemeinen wird. Die Demokratie, so hatte der leidenschaftliche Demokrat angenommen, sei genau eine solche Form der sozialen Bewegung, ne, in deren Perspektive die wahre Gesellschaft liege. In ihr, so hatte er geglaubt, sei das formelle Prinzip zugleich das materielle Prinzip. Sie sei daher erst die wahre Einheit des Allgemeinen und Besonderen. Von der Demokratie hat er sich inzwischen verabschiedet, aber dieser Anspruch, wahre Einheit des Allgemeinen und Besonderen, ne, also ein besonderes Interesse, was wirklich da ist, was zugleich ein Allgemeines ist, das hat er nicht gefunden, aber genau das sucht er. Er hat praktisch alles abgehakt, was ihm damals in der Wirklichkeit und auch theoretisch zugänglich war. Also wahre Einheit des Allgemeinen und Besonderen an dieser Vorstellung der Einheit einer zukünftigen, erstrebenswerten zukünftigen Gesellschaft hält er fest. Es soll auch in unsere Betrachtung der Gestaltung des Kommunismus als Theorie und versuchte Praxis eingehen. Aber was macht Marx nun, nachdem er vergeblich nach materiellen sozialen Strukturen gesucht hatte, in der diese Einheit wenigstens der Potenz nach verwurzelt sein könnte? Individuum und Gesellschaft. Die materielle Begründung einer Idee der Allgemeinheit ist ihm also vollends problematisch geworden und an diesem Punkt mobilisiert Marx die Kategorie der Gattung und des dementsprechenden Interesses der Menschheit, die es durchzusetzen gilt. Und wieder stellt er die Frage, wie kann im Handeln von Individuen mit ihren besonderen Interessen das Allgemeine zur Geltung kommen, ohne dass dies ein äußeres Sollen, Gewalt oder stummer Zwang von Verhältnissen regelt, ohne dass es auf die Weise vernünftiges Allgemeine, was dann kein vernünftiges Mal ist, durchsetzt. Das wäre dann gegeben, also er geht ja rein logisch vor, wenn die Individuen eben ihre je bestimmte soziale Tätigkeit als Gattungstätigkeit, als gesellschaftliche Tätigkeit in einer solchen Weise verausgaben, dass sie dabei nur die Gattung repräsentieren. Und jeder Mensch, der damit der Repräsentant des anderen wäre, ne, die Gattung, also immer auch alle anderen, zugleich sein eigenes Wesen repräsentiert. Zwischen Individuum und Gesellschaft gäbe es dann diesen Konflikt, den Widerspruch nicht mehr. In den vorgefundenen gesellschaftlichen Verhältnissen findet Marx diese Gattungsbestimmung nur, findet Marx überhaupt Gattungsbestimmung nur als solche, die sich als Gegensatz zwischen der Existenz des einzelnen Individuums oder ihrer Stände und dem Staat, der Gesellschaft darstellen. Der Staat ist zwar Ausdruck des Gattungswesens, aber eines solchen, das den Menschen fremd gegenübersteht, sie knechtet. Und jetzt kommt ein Bruch, Feuerbach verhilft ihm dazu, der Mensch macht die Religion macht nicht den Menschen. Religion jetzt als Ausdruck einer geistigen Herrschaft, ein Produkt von Menschen, die aber über Menschen herrscht. Wenn sich so wie die Religion der Staat immer wieder als eine über den Menschen herrschende Macht konstituiert und wenn Staat wie Religion als Produkt der menschlichen Aktivitäten zu verstehen ist, so ist die Verkehrtheit der Verhältnisse nicht einfach als Irrtum oder als Priesterbetrug zu begreifen. Es ist vielmehr zu verstehen, als welcher Zerrissenheit der menschlichen Existenz selbst diese Entfremdungserscheinung Religion, Staat notwendig hervorgehen. Diese sind theoretisch zu kritisieren und praktisch aufhebbar. Das aber ist nur denkbar, wenn es eine soziale Kraft gibt, in deren inneren Logik es liegt, die weltliche Zerrissenheit selbst aufzuheben. Mit diesem Schritt hatte Marx die Vorstellung von Warnstaat, der seinen angeblichen Begriffen entsprechen würde, müsste, aufgegeben. Was aber auch angesichts der erkannten Gegensätzlichkeit zwischen den Individuen und der Gattung nicht aufgibt, das ist die Vorstellung einer Menschheit, einer der Menschheit innewohnenden gesellschaftlichen Potenz, ihre Verhältnisse bewusst beherrschen zu können. Den Formen der eigenen Vergesellschaftung nicht mehr knechtisch unterworfen sein zu müssen, sondern eben frei werden zu können. Nun ist es eben kein abstrakter Gegensatz mehr, der zwischen dem Menschen und dem Staat, dem Individuum und der Gattung besteht, der aufzuheben ist. Er untersucht vielmehr genauer die historisch bestimmten Existenzbedingungen von Ständen und Klassen, die Form der entsprechenden menschlichen Lebenstätigkeit. Indem er den Prozess der Entfremdung offenlegt und einen geschichtlichen Sinn in den damit einander bedingten Verlusten und Gewinnen zu erkennen glaubt, bekommt er eben auch die realen Möglichkeiten der Aufhebung knechtender Verhältnisse in den Blick. Entfremdeter Arbeit und Privateigentum. Er untersucht also die Entfremdung als aus den Formen menschlicher Tätigkeit selbst hervorgehen. So kann er auch das Privateigentum und das darauf beruhende Privatinteresse auf eine neue Weise verstehen. Marx lehnt dieses Privateigentum nicht einfach in der Weise ab, wie es in den vorgefundenen kommunistischen Theorien geschah, als letzte Quelle allen Übels. Er sagt, wie die Nationalökonomie das Privateigentum, also an den Produktionsmitteln, darum geht es, die Nationalökonomie, also Smith, Ricardo, andere, das Privateigentum als sozusagen natürliche menschliche Gegebenheit hinnehmen. Ja, also genau das tun, was der Alltagsverstand heute auch macht. Die Leute halten sich am Kopf, wenn du sagst, das wäre aufzuheben. Also als natürliche Gegebenheit hinnehmen, in solch gleichfalls abstrakter, unbegriffener Weise wollte der Kommunismus dies als der menschlichen Natur widersprechend abschaffen. Der Kommunismus, der für ihn überkommen war. Marx dagegen erkennt als dessen Quelle eben eine besondere Form, also Quelle des Privateigentums, der unverzichtbaren menschlichen Lebenstätigkeit, eine besondere Form dieser Tätigkeit, die entfremdete Arbeit. Kommunismus ist demzufolge nicht einfach als das bloße Beseitigen des Privateigentums und des darauf gegründeten Staates zu verstehen. Er ist nicht nach der Proudhonschen Lösung einzuführen, Eigentum ist Diebstahl, das Gestohlene muss gleich verteilt werden. Ein theoretisch wirklich begründeter Kommunismus muss vielmehr verstehen, dass die Entstehung des knechteten Privateigentums durch die entfremdete Arbeit zugleich die Produktion der Möglichkeit zur Aufhebung des Privateigentums und der Knechtung bedeutet. Nicht die bloße Vertreibung der bisherigen Eigentümer, nicht die gleichmäßige Verteilung des Reichtums und der Arbeit kann die privateigentümlichen Verhältnisse wirklich aufheben. nur Aufhebung derjenigen Form von Arbeit selbst, der entfremdeten Arbeit, aus der Privateigentum notwendig hervorgeht, kann die Aufhebung des Privateigentums bedeuten. Und zwar durch die Aneignung des wirklichen Reichtums. Diese Aufhebung ist an Bedingungen geknüpft, die erst durch die entfremdete Arbeit, erst durch den privateigentümlichen Lebensprozess entstehen. Entschuldigung, was hier die Quelle? Das habe ich zusammengefasst. Das ist Hegel'sche Rechtsphilosophie, Kritik der Hegel'schen Rechtsphilosophie, wo auch schon auf und philosophisch-ökonomische Manuskripte, wo er auf Proudhon zu sprechen kommt. Das ist schon eine Auseinandersetzung mit Proudhon. Vielleicht wird es deutlich, was hier ausgedrückt wird, greift sozusagen voll in die Bewertung auch ein, was sozusagen der Realsozialismus bedeutet und eben auch gerade nicht bedeutet. Und was heutige Vorstellungen auch sind von größeren Eigentümerenteignungen und so, was da alles Tolles rauskommen sollte. Marx ist noch weit davon entfernt, die Bedingungen, die den wirklichen Kommunismus erst möglich machen, ökonomisch exakt zu bestimmen. Dazu braucht es noch 15 Jahre. Aber die entsprechende Frage ist gestellt, das ist ausdrücklich Marx, ökonomisch-philosophische Manuskripte, welchen Sinn in der Entwicklung der Menschheit hat diese Reduktion des größten Teils der Menschheit auf die abstrakte Arbeit, auf die entfremdete? Also nicht einfach weg damit, mit den sachlichen Dingen, rechtlich festgeklopften Eigentum, sondern das wird begriffen aus einer besonderen Form, gesellschaftlichen Form von Arbeit selbst hervorgehend. Privateigentum ist eine Folge einer bestimmten Arbeit, nicht seine Ursache. Dass diese Folge dann auch Ursache wird, das ist klar. Missglückte Abschaffung des Privateigentums. An der Stelle gestatte ich mir einen Ausflug, so auch in die jüngere Vergangenheit. Durch die ganze Geschichte des Realsozialismus hindurch stellte sich die Frage, welchen sozialen Charakter die offenkundig nach der Revolution weiterhin bestehenden beziehungsweise auf eigener Basis selbst reproduzierten sozialen Widersprüche haben. Wiederholt kamen auch marxistische Theoretiker zur Auffassung, dass dies auch Resultat entfremdeter Arbeit sind. Dies wurde vom offiziellen ML immer wieder als unberechtigter, geradezu kontrarevolutionärer Angriff auf die gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft doch völlig anders geartete Formation zurückgewiesen. Das Weitestgehende, wozu der ML sich durchringen konnte, und dies auch nur in der Endphase des Sozialismus, war die Anerkennung der Tatsache, dass den westlichen Entfremdungserscheinungen ähnliche im Osten gegenüberstehen. Also der Entfremdungsbegriff ist dann auch in offiziellen Dokumenten bei Ulbricht und Mittag gelandet. Okay, ne? Das habe ich nicht gewusst, obwohl ich die damals gelesen habe. Ich hätte es abgestritten. Nein. Ja. Aber das ist eben was Westliches und wenn es da Ähnlichkeiten gibt, sind das rein Äußerliche. Im Osten, das ist halt eine ganz andere Qualität. Also Stichwort Muttermalung oder? Genau. Wenn, ja, das ist also, wenn der Westen nicht da wäre, da gäbe es im Osten gar keinen Konflikt mehr. Wenn aber nicht die Wege dafür, wie sind das? Nee, die drücken sagen, das allgemeine Selbstverständnis aus. Ne? Die Aufhebung der Entfremdung, die Aneignung des in entfremdeter Arbeit geschaffenen gesellschaftlichen Reichtums durch den assoziierten Produzenten, die Entfaltung der Individualität tatsächlich freier, sich selbst vertretener Menschen innerhalb schöpferischer Tätigkeit ist etwas anderes als eine Enteignung von Privateigentum zugunsten des Staatseigentums. Bei Letzterem muss das vertreten werden, also Marx, etwas Leidendes, Unselbstständiges bestehen bleiben. Die Produktion bleibt Warenproduktion, die Arbeit bleibt Lohnarbeit und wird nicht zur freien Tätigkeit, das Proletariat bleibt Proletariat. Weiter. Viertens, die Entdeckung des Proletariats. Marx wird nun tatsächlich Kommunist. Jahr 1843, 1844. Marx war nun der Überzeugung, dass nur dann, wenn ein besonderes Interesse zum Allgemeinen werden, sich auch die menschliche Gesellschaft verwirklichen kann. Er hatte aber in der Sichtweise des bürgerlichen Demokraten und der ihm gegebenen Verhältnissen keine soziale Kraft gefunden, die diesem Anspruch gerecht werden konnten. Da er weder seinem humanistischen Anspruch noch die Stringenz seines Denkens aufgab, musste er ein neues Feld betreten. Und so nimmt er die Existenz eines Standes an, den es in seinem bisherigen Umfeld noch gar nicht gab. Es müsste ein Stand sein, bestimmter, in dessen gesellschaftlichen Voraussetzungen begründet liegt, dass sein besonderes Interesse das der Allgemeinheit einschließt, das Interesse eben, das der oben genannten freien Intelligenz theoretisch zugänglich ist, ne, was er vorher über freie Intelligenz gesagt hat. Ein Stand also, der die praktische Basis einer solchen Intelligenz wäre. Ein Stand, dessen Angehörigen sich nicht emanzipieren können, ohne die ganze Gesellschaft von Unterdrückung, Erniedrigung, ohnmächtiger Abhängigkeit zu befreien. Dieser Stand, dessen besonderes Interesse wirklich zum Allgemein werden kann, nennt er Proletariat. Ich habe jetzt einige Argumente dazu zusammengefasst, die er da bringt in der Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Ich sage noch mal ein paar davon. Also worin liegt die positive Möglichkeit der Emanzipation in Deutschland? Also der Loslösung von knechtenden Verhältnissen insgesamt. In einer Klasse mit radikalen Ketten, einer Klasse der bürgerlichen Gesellschaft, die also mit ihr entsteht, aber eine Klasse, die zugleich keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft ist. Denn das hat er ja schon bewiesen. Alle Klassen der bürgerlichen Gesellschaft verstehen bloß besondere egoistische Interessen. Es müsste also eine Klasse sein, die zwar mit der bürgerlichen Gesellschaft kommt, aber eigentlich gar keine der bürgerlichen Gesellschaft ist. Sondern eine Klasse, die die Auflösung aller Stände ist, eine Sphäre, welche einen universellen Charakter durch ihr universelles Leiden besitzt und kein besonderes Recht in Anspruch nimmt, weil kein besonderes Unrecht, sondern das Unrecht schlechthin an ihr verübt wird. Eine Klasse oder ein Stand, welche nicht mehr auf einen historischen, sondern nur noch auf einen menschlichen Titel provozieren kann, sozusagen auf einen ewigen, welche in keinem einseitigen Gegensatz zu den Konsequenzen, sondern in einem allseitigen Gegensatz zu den Voraussetzungen des deutschen Staatswesens steht. Einer Sphäre endlich, welche sich nicht emanzipieren kann, ohne sich von allen übrigen Sphären der Gesellschaft und damit alle übrigen Sphären der Gesellschaft zu emanzipieren. Mit einem Wort, eine Sphäre, die der völlige Verlust des Menschen ist und also nur durch die völlige Wiedergewinnung des Menschen sich selbst gewinnen kann. Diese Auflösung der Gesellschaft als besonderer Stand ist das Proletariat. Es ist also hier eine theoriegestützte Konstruktion der proletarischen Potenz, ne, weltgeschichtlichen Potenz sozusagen, und die ist, so meine Interpretation jetzt, erstmal nichts weiter als eine logische Notwendigkeit für ihn, und das eben in einem mehrfachen Sinn. Der erste Sinn: der Sprung in eine solche Konstruktion, dass es so eine Kraft gibt, die das alles erfüllt, ist für ihn die einzige Möglichkeit, seinen humanistischen und geistigen Ansprüchen überhaupt noch treu zu bleiben. Alles andere hat er durchgearbeitet. Zweitens gab es angesichts des Entwicklungsstandes des Kapitalismus, von dem Marx urteilen konnte, also der elenden Situation, in der sich die Proletarier befanden, hatte also die Berichte von Engels aus England, das waren dann wirklich die übelsten Verhältnisse, also der elenden Situation, in dem sich die Proletarier befanden und der erkennbaren Tatsache, dass sie die Hauptproduzenten des ganzen kapitalistischen Reichtums sein würden, hat er überhaupt gar keine andere Möglichkeit gehabt, allgemein menschliche Emanzipation anders zu denken, als unter Bezug auf eine Hauptklasse des Kapitalismus, die Geknechtete, eben das Proletariat. Eine logische Notwendigkeit, wenn er an den Ansprüchen, die er hat, festhalten will. Gott sei Dank hat er die Ansprüche. Diese zunächst philosophische Konstruktion, von der ich heute meine, dass sie ein genialer Irrtum ist, hat tatsächlich den Interessen geschichtsmächtiger armer Klassen entsprochen und als Arbeiterbewegungsmarxismus und als Selbstverständigungsideologie des Realsozialismus Geschichte gemacht. Wenn es aber um die heutige Suche nach Wegen aus dem Kapitalismus geht, ist sie nicht einfach als lässlicher Irrtum der Geschichte wegzuwerfen. Vielmehr müssen wir fragen, welche Rolle spielte die Annahme der historischen Mission des Proletariats in dessen tatsächlichen Kämpfen und für die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise selbst, und zwar bis heran an die Möglichkeit der Aufhebung des Kapitalismus. Wir haben ein Problem. Ja. Wie wollen wir jetzt weitergehen? Wollen wir so weitermachen? Ja, wenn du den Stoff machen willst, klar. Es ist klar, wir kommen nicht durch. Okay. Ich würde jetzt vorschlagen, ich nehme jetzt einfach ein paar Punkte raus, springe auch ein bisschen weiter vor. Da muss ich voraussetzen, dass manches also vielmehr nur als Behauptung und nicht belegt erscheint, aber ich tue es jetzt mal so. Für gerade jetzt wird es interessant. Ja, natürlich ist es jetzt interessant, das ist ja der Punkt. Ja? Sag mal, entschuldige, kannst du nochmal den Satz wiederholen, welche Rolle spielt das Proletariat und dann in Bezug worauf? Das habe ich dann nicht mehr mitgekriegt zum Schluss. Zum Schluss diese Schlussfolgerung, die du gezogen hast. Welche Rolle spielte die Annahme der historischen Mission des Proletariats? Mhm. In dessen tatsächlichen Kämpfen hat ja eine Rolle gespielt, die haben sie aufgegriffen, ne? Die internationale. Menschenrecht, darunter ging es nicht. Und auf Ewigkeit ist es dann alles gut. Das hat eine enorme Kraft entwickelt. Also in seinen tatsächlichen Kämpfen, diese Annahme, und für die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise selbst. Denn die tatsächlichen Kämpfe des Proletariats, so meine Behauptung, es sind Kämpfe, die den Kapitalismus vorantreiben. Und da Zivilisation, zu der er fähig ist, herauspressen. Wenn es diese tatsächlichen Kämpfe nicht gegeben hat, wird man noch in England, Manchester, also ist auch nur Quatsch, aber wäre es nicht drüber hinausgegangen. Und wenn nicht bald was Neues kommt, sind wir bald wieder dort. Ne? So, Wirklichkeit und Gedanke. Ihr habt ja gesehen, in welcher Weise Marx da formuliert, ja, und seine Logiken da entwickelt, auch in den Begriffen, und zugleich behauptet, was er da ausdrückt, da gibt es eine Wirklichkeit, die genau das als ihr Interesse aufgreifen wird. Ja, und er sagt, also es muss ja nicht, das wäre völlig unsinnig, das wäre dieses alte Sollen, wenn sozusagen ein Gedankengebäude nun sucht, die Wirklichkeit dorthin zu drängen, was er sich so vorstellt. Das wäre völlig von vornherein verfehlt, hat er ja lange genug gemacht. Es muss so sein, dass die Wirklichkeit, wenn die Gedanke richtig ist, zu diesen Gedanken drängt. Und wenn das zusammenkommt, Proletariat und Philosophie, Proletariat Herz der Bewegung, Philosophie Kopf, dann geht die Post ab. Dann findet die Revolution statt. Es basiert jetzt unter anderem, wo er das also entwickelt und natürlich dann den Blick genau auch auf dieses Proletariat richtet. Allerdings erlebt das erstmal als die organisierten, hochgebildeten Handwerker, deutschen Handwerker in Paris, die Philosophie betreiben, die singen, die tanzen, die halbe Künstler sind in dem, was sie also als Handwerker auch gestalten. Ist er so begeistert, dass der Adel der Menschheit, schreibt er an Feuerbach, dann will er dafür gewinnen für diese Denkweise. Das ist mitnichten das Proletariat, was sich gerade entwickelt in England und was dann natürlich auch im Ruhrgebiet oder in Paris sich dann durchsetzt. Aber es gehört zu dieser gedanklichen Konstruktion, auch dieser ungeheuren Suche, das in der Wirklichkeit auch zu finden. Also die Wirklichkeit, die seinen Gedanken entgegendrängt und sie drängen entgegen, er kann ganz gut landen. Weidling, ne, als sofort Folgerin, Proudhon wird sein Freund. Und er hat aber sofort auch damit zu tun, dass seine einzigen Freunde, mit denen er ja zusammen Projekte gemacht hatte, Zeitschriften, die Junghegelianer, da nicht mitgehen und ihn praktisch angreifen oder eben Proudhon und andere angreifen, eben in dieser Vorstellung, die Welt müsse sich nach der vernünftigen Idee, die sie also weitertragen wollen, daran richten, und wenn die Welt sich daran nicht richtet, umso schlimmer für die Welt, ist eben die Welt eigentlich nichtig. Proudhon ist der letzte Idiot, wenn der sozusagen ohne das ganze Gebäude, Geist, was die so hatten, zu nehmen, das erklärt, wie er sich die Zukunft vorstellt, Privateigentum weg, alles ordentlich verteilen. Da steigt Marx ein, er muss auch einsteigen. Es ist natürlich auch seine eigene Vergangenheit, die in der Form der jungen Jahre doch wieder kommt. Und er nimmt Partei für den Proudhon, ganz massiv. Ne, geht die richtig an, Engels mit in der heiligen Familie und sagt, das, was der Proudhon vertritt und Weidling vertritt, ist das authentische Denken der Arbeiterklasse. Nämlich, Eigentum muss weg. Beseitigung des Privateigentums, Und das vertritt er auf jeden Fall, auch diese Zuwendung eben oder diese Tatsache, dass die in den praktischen Kämpfen um Existenz zusammen stehen, das ist ja das, was er sucht und was er findet, vertritt er also voll gegen diese jungen Hegelianer. Aber von vornherein meint er, ja, Engels macht das auch ganz scharf, irgendwo haben sie auch recht, aber im ganz anderen Sinne. Wenn sie sagen, was der Proudhon dort macht, ist zu sagen nichts, und was die Arbeiterklasse macht, ist nichts, weil die doch eigentlich überhaupt nichts leistet, weil sie doch kein organisches Ganze ist. Das greift der Engels auf. Sagt, ansonsten ist völliger Blödsinn. Die Arbeiterklasse macht alles, einschließlich der Existenz der kritischen Kritiker. Ne, dieser Intelligenz, wenn die Arbeiterklasse nicht arbeiten würde, gäbe es die überhaupt nicht. Das ist ein völliger Blödsinn. Ne, dem könnte man als ML sagen, als jeder, ein nüchterner Mensch, sagen, völlig zustimmen. Aber es steckt da sozusagen was drin in dieser Frage, dass sie doch gar keinen aus sich heraus, irgendwie, wie müsste denn so ein organisches Ganzes aussehen? Das heißt also, sie bemängeln, sagen wir, den ganz unmittelbaren, schnellen Zugriff, den unter anderem der Proudhon macht. Und er sagt, wenn also der Reichtum so extrem unterschiedlich ist und wenn Menschen, die arbeiten gehen und die ihre Produktivität doch immer wieder erhöhen, davon eigentlich nichts haben und ihr zivilisatorischer, ihr materieller Fortschritt in keiner Weise damit steht, dann muss da irgendwas nicht stimmen, dann müssen also irgendwie die Gelder müssen anders verteilt werden. Das liegt an der Falschheit der Geldformen. Wenn meinetwegen, nicht nur meinetwegen, wenn also so, wenn man sich einen Stundenzettel vorstellt, ne, ein Mensch, der arbeitet, kriegt genau das zurück, was er arbeitet, in Form eines Zettels, eines Anspruchs auf andere Produkte, die andere produzieren. Und wenn es allen so geht, kann da gar keine Krise entstehen. Kann sich doch auch gar keiner was aneignen von anderen. Es müsste also eine große Bank geben, es müsste Zinslosigkeit sein. Und wenn man das also macht, das sind die Übel, ne, das Kapitalismus mit Krisen, Katastrophen, Armut, so Sachen aufgehoben. Das geht an. Ganz massiv und sagt, was stimmt daran nicht. Und diese Fragen treiben ihn immer tiefer hinein, Sachen in die politische Ökonomie, in die Kritik an der politischen Ökonomie. Und so stellt er doch also fest, dass damit nicht eine Vorstellung von Gesellschaft als Ganzheit Sachen existiert, was Proudhonisten, die vorher den französischen Sozialisten mit ihren ganzen Projekten, ne, die in vieler Hinsicht heute ihre Entsprechung auch haben in aller möglichen alternativen Versuchen. Das ist also eigentlich auch keine theoretische Wirklichkeit hat mit dem Anspruch, den er so Sachen hatte. Aber er nimmt vollständig Partei so Sachen dafür und glaubt, dass das Proletariat und eben seine Denker, seine Vertreter, wie also Weidling, Proudhon und andere, dass die sehr schnell sich dieses grundsätzlichen Widerspruches zum Ganzen der kapitalistischen Produktionsweise bewusst werden. Sie müssen ganz einfach, meint er, weil sie sonst nicht existieren können, sie müssen den ganzen Laden loskriegen und damit einen Sinn für die besondere soziale Form, die sie aufheben müssten, bekommen und nicht sich Vorstellungen, dass wenn dies und jenes vernünftiger, gerechter sagen, gemacht wurde, später tat es dann wieder im gerechten Arbeitsvertrag bei LaSalle sagen auf, dann geht's vorwärts. Es erwartet dann bald, ich überspringe jetzt die ganze Zeit, 48er Revolution, Kommunistische Manifest, er steigt ein, er begreift sozusagen diese Entwicklung hin zur kapitalistischen Krise und mit einer neuen Krise nach der 48er Revolution glaubt er, muss unvermeidbar wieder eine Revolution kommen. Und er setzt sich hin in dem Empfinden, dass er vielleicht doch ein bisschen hilflos in so einer Bewegung wäre, wenn es richtig losgeht, um zu wissen, in welche Richtung sollen wirken. Und fängt an, wie toll schreibt er, ganze Nächte hindurch, da schreibt er Sachen, die Grundrisse der, zur Kritik der politischen Ökonomie. Und das ist auch ein eigenartiges Werk. Da wären sozusagen, vieler Hinsicht schon Richtung Kapital, Sachen, diese exakte Logik der entsprechenden Kategorien, die werden beständig unterbrochen oder es geht immer rüber in die Frage, was bedeutet denn das für den Kommunismus, für die proletarische Bewegung. Das geht ununterbrochen hin und her. In dem Sinn ist es eben eine sehr interessante Schrift. Und auf die komme ich dazu sprechen, zumal er sich eben da massiv weiter mit Proudhon auseinandersetzt. Aber das will ich alles nicht ausführen, wie er also beweist, dass es sozusagen kein Geld gibt, dass auch keine Geldform, ne, keine Zinsform, kein Arbeitsgeld, keine Aktien, in denen nicht die Widersprüche zu Sachen immanent sind, die mit entsprechenden Geldreformen nach Proudhon und so aufgehoben werden sollten, sondern wenn Bedingungen existieren, dass Geld erforderlich ist, und das ist im Kapitalismus schon so, in der entsprechenden Warenproduktion, dann ist egal, welche Formen man da wählt, auch nur die symbolische, so Sachen wie heute. Es sind darin alle die Konflikte, die mit dieser Warenproduktion verbunden sind, unweigerlich enthalten. In den Manuskripten, in den Grundrissen, ist er so weit, dass er sozusagen die auseinanderhalten kann, Produktion von Wert, Mehrwert. Er unterteilt sozusagen relativen, absoluten Mehrwert. Der absolute Mehrwert ist der, der durch die Ausweitung des Arbeitstages entsteht. Der sozusagen unbezahlte Teil, den der Kapitalist nehmen kann. Der relative Mehrwert entsteht dadurch, dass die Arbeit produktiver wird. Und insbesondere diesen Teil, ne, das Kapital ist dazu gezwungen in den Konkurrenzverhältnissen, aber auch dort, wo Arbeiterklasse erfolgreich ist, also höheren Lohn, geringere Arbeitszeit erzwingt, ist das Kapital gezwungen, durch Erhöhung dieses relativen Mehrwerts, durch höhere Produktivität, durch Maschinerie bis hin zur mechanischen Fabrik, bis hin zur Automatisierung. Das weist Marx so Sachen als eine absolut zwingende Notwendigkeit für Kapital nach. Und nun wird es interessant, wenn man das jetzt bezieht auf die Frage, was passiert denn in diesem Prozess mit der Lohnarbeit. Und da geht er in den Grundrissen so weit, wie ich es also woanders nicht gefunden habe. Heißt nicht, dass es das nicht gibt, aber ich habe es sozusagen nicht gefunden. Er stellt sozusagen fest, sagt voraus, dass dieses Streben nach höherer Produktivität, das immanent im Kapitalismus ist, alle Vorstellungen, man könnte also diese Entwicklung heute aufheben zugunsten eines mehr asketischen und umweltbewussteren Lebens, also das ist alles Blödsinn, das können alle Leute wollen, aber Kapital als Kapital ist gezwungen, genau das nicht zu tun, sonst ist es keins mehr. Das führt sozusagen zu einer Arbeitsteilung, die eben nicht mehr die Arbeit dieser Pariser angenehmen Handwerker ist, sondern eben diese Arbeitsteilung, die dann im Fordismus, im Taylorismus dann des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt finden. Und Marx erklärt, wenn es also zu dieser Arbeitsteilung, wo das Individuum bloß eine Lücke in einer Maschinerie, in der Fließfertigung ausübt, dann ist sozusagen, sind die formellen Kapitalverhältnisse, man sich also verkaufen muss, die den ganzen Kapitalismus über bestehen, die werden sozusagen auch noch zu reellen Unterordnungen. Das heißt, es steht gar kein Aufpasser mehr dahinter, sondern es ist die Maschinerie selbst, die den Arbeiter anwendet. Ein Fließband vor Augen ist das sehr schnell überzeugend. Das ist natürlich ein Verhältnis, sagen wir mal, zu diesem doch noch zwar borniert, aber der reich begabten Handwerker ist das natürlich eine Entleerung des Menschen, Allerdings eine ungeheure Konzentration von Proletariern und mit einer solchen Konzentration von Proletariern, auch mit der Fähigkeit zu sagen, unter einem Befehl ungeheuer viele Massen in Gang zu setzen und zu arbeiten, genau damit hatte Marx unter anderem auch die Befähigung des Proletariats zur Revolution verbunden. Ist ja auch einsichtig und Lenin hat sich ja genau darauf gestützt, die Fähigkeit dieses Putilow-Werks, Proletarier, so einen ganzen Bürgerkrieg durchzustellen. Das hatte der Bauer so nicht. Das ist die notwendige Konsequenz des Zwangs zu relativer Mehrwert, ne, zur Entwicklung der Maschinerie. Und dann geht Marx auch noch weiter. Sagt, naja, aber alle diese Tätigkeiten, die sind, ne, die massenhaft ausgeübt werden, die können natürlich durch Maschinerie übernommen werden. Das heißt, die Arbeiter werden früher oder später als Lückenbüßer in dieser Maschinerie sozusagen vertrieben. Der unmittelbare Produzent in der Fertigung tritt heraus. Es machen also Maschinen das, was der Arbeiter, Handarbeiter sagen, bisher gemacht hat. Die Rolle des Produzenten wird mehr die eines, der Produktion entwirft, designt, würde man heute sagen, kontrolliert, der mit anderen bewusst kooperieren muss. Und wenn dieser Punkt sozusagen erreicht ist, und er wird erreicht werden, und heute gibt es also Bilder dafür, was damals so eine abstrakteste Theorie war, hat heute so einen ganz anderen Wirklichkeitsgehalt, dann kommt sozusagen eine Situation, dass eine ungeheure Reduktion dieser Lohnarbeit rein zeitmäßig sozusagen zustande kommt. Dann ist es nicht mehr die Masse der verausgabten Arbeitszeit, ne, auf kapitalistische Weise, der den kapitalistischen Reichtum produziert, sondern es ist die Fähigkeit zur Kooperation, die Fähigkeit zu wissenschaftlicher Tätigkeit, Marx geht noch weiter, die Fähigkeit zu künstlerischer Tätigkeit und sogar spielerischer Tätigkeit. Manche Stellengesuche von Firmen, wenn man sie sich anguckt, bestimmte gehobenere Tätigkeiten, führen genau diese Dinge an und sind Kriterien für einen bestimmten Bereich höchst entwickelter Produktivität heute. Nicht als Masse, keinesfalls. Aber eine bemerkenswerten und wachsenden Sachen. Und Marx sagt, wenn das das Entscheidende wird für die Reichtumsproduktion, dann funktioniert es mit der Verwertung nicht mehr. Ja, das Kapital frisst sozusagen in der Entwicklung dieses relativen Mehrwerts der Maschinerie bis zur Automatisierung seine eigene Basis, die Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, auf. Es ist aber auch nicht mehr nötig. Weil das eine Form von Tätigkeit ist, das setze ich sozusagen meinen Gedanken da an, wo das, was Marx als Charakteristik der kommunistischen Verhältnisse darstellt, nämlich, dass Arbeit selbst ein Bedürfnis ist, dass die Arbeit auch so ist, dass sie ein Bedürfnis sein kann, wo genau das sozusagen möglich wird. Das heißt, wenn die Verwertung auf diesem vorausgesagten Niveau zu einem echten Problem wird, zu einer miserablen Grundlage, sagt er, für die Gesellschaft, die Weiterhaltung überhaupt der Zivilisation, das, was wir heute so erleben, dann ist aber auch ein Punkt Sachen da, wo eine ganz andere Form von Vergesellschaftung zustande kommt. Dann muss es nicht der stumme Zwang der Ökonomie sein, der Leute zu arbeiten treibt, sondern ihre Selbstbestätigung. Und an dem Punkt kann man diese Zitate, die ich da vorhin brachte, ne, wie das einzelne Individuum im Verfolgen seiner eigenen Interesse seine Gesellschaft konstituiert, erscheinen auf einmal diese Dinge, diese höchst abstrakten Formulierungen, gar nicht mehr abstrakt, sondern sagt, ey, hört mal, darum handelt es sich doch eigentlich als Möglichkeit heute. Ne, wenn ich da gleich noch dazu sage, wenn also mit freier Software und so Leute genau dies tun, und zwar außerhalb der Verwertungslogiken, gibt es immerhin auch da, wenn auch in einem beschränkten Bereich, ein Bild davon. Aber genau an diesem Punkt, wo das sozusagen nahe liegt, wo Marx erklärt, die Verwertung wird sozusagen zu einer miserablen Grundlage, ne, die eine Gesellschaft gar nicht mehr tragen kann, und die Qualität, der Charakter von Arbeit hat einen solchen oder könnte ihn haben, dass Arbeit selbst das Lebensbedürfnis ist, der Mensch sich darin bestätigt sieht und nicht nur Arbeit tut, um was Drittes, nämlich Geld zu kriegen. Genau an dem Punkt macht er das, was er die ganzen Grundrisse durchmacht, nicht. Er bricht ab und es kommt keinerlei Idee mehr dazu, ja, was heißt denn das jetzt für beispielsweise die historische Mission der Arbeiterklasse. So, klar, also man muss halt sehen, wie man selbst weiter denkt, und man hat den großen Vorteil, dass man heute solche Dinge vor Augen hat, die er dort, die damals wirklich kein praktisches Problem waren. Überhaupt nicht. Das war ein innertheoretisches Interesse, der Marx war wirklich ein leidenschaftlicher Forscher, was ihn bis dahin getrieben hat, aber das war nichts, was mit der Arbeiterbewegung der damaligen Zeit zu tun hatte. Die hatte ganz andere Dinge vor sich. Große Kämpfe, um also dann in den fordistischen Verhältnissen doch eine ziemlich starke Stellung in dieser Gesellschaft, die ja auch Anteil an zivilisatorischen Errungenschaften ihr sichert. Auch in Form, sage ich dazu, des Realsozialismus. Das waren schon ganz weite Sichten, aber die Sicht an dem Punkt, den er dort entlang seiner politischen Ökonomie beschreibt, das hat mit der damaligen Gesellschaft, mit dem Problem nichts zu tun gehabt. Das ist also durchaus eine lässliche Sache, da er in Erwartung einer Revolution schreibt, war es klar, damit hat er nichts zu tun. Hat die kommende Revolution nichts zu tun. Obwohl er behauptet, es ist bloß eine proletarische Revolution noch möglich, zumindest in Deutschland, in den fortgeschrittenen Teilen. Ist klar, das ist schon ein logischer Widerspruch, und zwar ein ganz heftiger, aber der hat erst Bedeutung unter heutigen Verhältnissen. Ja, das könnte man als Gegenstand, wenn wir das wollen, morgen machen, in diese Argumentation, wo ich hier so drüber laufe. Nur so viel, an diesem Punkt oder in Entwicklung zu diesem Punkt geschieht doch das, was eben heute tatsächlich geschieht, und zwar im Sinne des Fortschrittes des Proletariats, Erhöhung von Produktivität, also durch den Proletariat auch erzwungen, das Kapital eingeführt, es löst sich auf. Es hat nicht mehr den Charakter dieser harten, stählernden Schule der Arbeit zu zigtausenden Leuten an einem Punkt, die unter einem Befehl, demzufolge auch unter dem Befehl ihrer eigenen Organisation, Gewerkschaften, Parteien, eine Gesellschaft umgestalten können, sondern es wird in den Metropolen, es ist die dominierende Tendenz, sondern es wird auch quantitativ weniger, es verstreut sich in ganz individuelle Bereiche. Der Zwang zur Erwerbsarbeit bleibt bestehen, und das ist das eigentliche Drama, dass es diesen Zwang gibt, weil man anders nicht zu seinen Lebensmitteln kommt. Aber die Erwartung, die damals zu Marx Seiten sagen, viel für sich hat, dass es dieses Proletariat ist, ne, die im Durchsetzen seiner Interessen an die neue Gesellschaft bildet, hat sich nicht nur in den ganzen Versuchen praktisch widerlegt, sondern sie ist auch, wenn man diese Grundrisse nimmt, heute in der Entwicklung logisch gar nicht mehr drin. Wenn man nun die einzelnen Punkte nimmt, die er also seiner historischen Mission so hinzubilligte, warum? Und die ganzen frühen, wo er sagt, es ist eine Gesellschaft der bürgerlichen Klasse, die aber auch die Auflösung der bürgerlichen Klasse ist, kann man heute sogar sagen, stimmt. Auflösung der Klasse in dem Sinn, dass die Basis, aus der sich Bourgeoisie wie Proletariat und die ganze Gesellschaft sozusagen erhält, nämlich die Verwertungsbasis, die bringt das Proletariat im Sinne seines Fortschritts auch zu Tode, und zwar aber noch innerhalb dieser Gesellschaft. Es ist nicht der Ausbruch raus, aber in gewissen Sinne stimmt es dann doch, was er sagte. Nicht im Sinne der Konstitution der neuen Gesellschaft. Könnte man noch mehrere Punkte dafür anführen? Lasse ich jetzt sein. Kommen wir zu einem, und zwar der 1875 Gotha-Programm und der Kritik daran. Also Marx hatte den, wie er sagt, den Protonismus vollständig aus dem Felde geschlagen. In verschiedenen Formen. Auch Lassalle, der in gewissem Sinne das aufgriff, mit Mitteln des bürgerlichen Staates und mit Mitteln sozusagen einzelner Kategorien der Nationalökonomie, die Übel aufheben. Das war sagen, theoretisch alles aus dem Feld geschlagen, also spätestens mit dem Kapital. Und dann fällt er bald um, als er den Entwurf des Godard-Programms in die Hände kriegt, wie also seine eigene hochgelobte deutsche proletarische Bewegung, die theoretisch über allen stand, genau das gleiche Zeug als ihr Ziel formuliert. Denn er ist gezwungen, dazu eine Stellung zu nehmen und auf dem ungeheuren Bedürfnis, absolut Verständnis, sondern der Arbeiterbewegung nach Bildern, wie denn die andere Gesellschaft aussieht, die sie ja bitteschön noch in der nächsten Zeit erreichen wollen. Ja, wenn sie also so in dem Maße sich einsetzt, ist das klar. Er ist gezwungen, da auch irgendwie Bilder dazu zu stellen. Er ist gezwungen, darüber was zu sagen. Ja, was könnte denn so sagen, nach einer Revolution der nächste Schritt sein? Und da entwickelt er also diese Theorie von den zwei Phasen des Kommunismus. Vorher, wenn er dann seine Kritik, ne, nimmt er erstmal diese lassellianischen Vorstellungen, hedonistischen Vorstellungen auseinander vom ungeteilten Arbeitsertrag. Ne, er erklärt, dass das natürlich, dass es völliger Blödsinn ist. Von einem gerechten Arbeitsvertrag sagt er in Bezug auf den Kapitalismus, auf die kapitalistische Produktionsweise, ist die Verteilung völlig gerecht. Also der Arbeiter, die Arbeitskraft wird nach ihrem Wert bezahlt. Die Produkte werden nach Äquivalenten im Durchschnitt ausgetauscht. Es geht sozusagen gerecht zu. Dass da dieser ungeheure Widerspruch im Reichtum dann zustande kommt, ist Ausdruck dieser Logik. Was heißt jetzt gerecht? Wenn eine Ware, nach der in ihr sozusagen geronnen Arbeitszeit ausgetauscht wird, auch diese wahre Arbeitskraft, dann ist das im wirklichen Sinn gerecht. Das soll nun eine Forderung nach Kommunismus sein, und sagt das natürlich völliger Blödsinn. Im Kommunismus gibt es keine Gerechtigkeit. Das wird nicht ausgetauscht. Was soll das? Also das entwickelt er. Ja, und dann sagt er, na gut, aber wie sieht er nun, es ging auch nicht anders, er ist wütend darüber, dass er einen solchen Wisch schreiben muss. Richtig wütend. Auch an der Diktion merkt man es, aber die Briefe dazu, die sind sozusagen hart gegenüber Engels, oder sagt, diese Scheiße. Und dann entwickelt er seine Vorstellung dieser ersten Phase, später dann Sozialismus genannt, eine Übergangsgesellschaft. Und wenn man das so Sachen liest, jetzt mit, auch nochmal mit den Kenntnissen, die ich mal nochmal durchgearbeitet habe von vorher, fällt man eigentlich fast um. Was macht er? Er entwickelt dort die Stimmung, die Planken protonistischen sind. Also diese Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die noch nicht auf ihrer eigenen Grundlage sich entwickelt. Er sagt, es sind Muttermale, Überbleibsel, Missstände aus der kapitalistischen Gesellschaft. Aber in dieser Gesellschaft, sozusagen, muss ja gearbeitet werden. Und es ist eine Gesellschaft, in der Arbeit noch nicht das erste Lebensbedürfnis sein kann. Jetzt sage ich dazu, also müssen Menschen zur Arbeit gebracht werden. Wenigstens durch den stummen Zwang der Ökonomie. Sprich, sie müssen arbeiten, nicht weil ihnen die Arbeit so toll gefällt, ne, sondern weil sie Geld brauchen. Das Geld nennt er nicht Geld, sondern man kriegt so Sachen einen Schein für geleistete Arbeit. Jeder kriegt genau für die Summe geleistete Arbeit, die er geleistet hat, einen Schein. Und mit diesem Schein kann er sich aus dem Fonds der Produkte, die in diesen Arbeiten, arbeitsteilig sozusagen entstehen, sozusagen seinen Teil rausnehmen. Der blanke Proudhon. Es ist wirklich frappierend, wenn man das nebeneinander hält und sagt, ja was denn nun? Aber das ist eben alles nur noch Überbleibsel. Es ist auch nur so, wie in der bürgerlichen Gesellschaft, dass hier Äquivalente ausgetauscht werden. Das ist schon ein Begriff, der nie Marx ist. Wie da, sondern er hat immer eine sozialökonomische Bestimmtheit gebracht. Hier sagt er, naja, es ist noch wie. Offensichtlich war bestand die Notwendigkeit der Arbeiter mit irgendeiner Vorstellung. Und das waren die Vorstellungen, die sie hatten, nämlich genau protonistische, genau die zu diesem Godard-Programm geführt hatten. Das bedient er da. Und dann muss er aber sagen, na gut, aber was ist denn nur anders als im Kapitalismus? Ja, anders ist, dass niemand sich die Arbeit eines anderen aneignen kann. Weil jeder bloß einen Zettel kriegt. Proudhon. Ja. Und Schluss, damit hört er auf. Also das Argument, das ist das andere. Das hat er gegenüber Proudhon absolut in der Luft zerrissen. Wenn es notwendig ist, solche Arbeitszettel zu verteilen, und diese Arbeitszettel sind Geld, sie müssen ein Äquivalent ausdrücken, und das Äquivalent der einer wahr verkörperten Arbeit, dann setzt sich auch die Logik dieser gesellschaftlichen Beziehung durch. Das hat er gegenüber Proudhon gebracht. In dieser ersten Phase soll diese Logik ausgehebelt sein. Warum? Klar, es gibt sozusagen keine Kapitalistenklasse mehr. Aber wer verteilt, wer sichert sozusagen die Äquivalenz? Natürlich der Staat. Der Staat, Eigentümer des Ganzen. Er hat die Verfügungsgewalt darüber. Ich meine, die weitere Entwicklung sozusagen kennen, weiß man, was dann sozusagen in dieser Logik nicht als Irrtum des Realsozialismus, sondern als logische Konsequenz eines Versuches, einen Kapitalismus aufzuheben, zu einem Zeitpunkt, wo er nicht aufhebbar ist, wo Arbeit nicht erstes Lebensbedürfnis sein kann. Als logische Konsequenz dessen ist das rausgekommen, was an sozialistischer Warenproduktion mit der klaren Anerkennung, also herauskam, mit der klaren Anerkennung, auch theoretischen Anerkennung, es handelt sich um abstrakte Arbeit, auch die da geleistet wird. Es sind Lohnarbeiter. Nur es gäbe keine Ausbeute. Was Quatsch ist, was nur einen Sinn hätte bei einem ganz flachen Begriff von Ausbeutung. Nämlich den fetten Kapitalisten, der das wegfrisst, was da sozusagen übrig bleibt. Das ist natürlich nicht der Marx-Begriff, aber der steht im Hintergrund seiner eigenen Vorstellung, steht er da. Also es ist ein elender Wisch, zu dem er gezwungen war. Und es drückt meines Erachtens sozusagen etwas aus. Nämlich genau das, die Interessen nach dieser Arbeiterbewegung war nicht die, diesen Kapitalismus aufzuheben, sondern es war die Interessen nach, sich ihren Positionen darin zu erkämpfen. Und zwar in dem Maße, wie ihr eigener Fortschritt der Produktivität das überhaupt ermöglicht ist. Sie konnte in ihrem Klassenkampf auch nur das rausholen, was sozusagen da drin war. Das hat sie dort, wo sie erfolgreich war, gemacht. Und dort, wo sie sozusagen versagte, ging sofort die Katastrophe los. Aber auch in dem Kritik am Großen Programm ist die klare Bestimmung, diese Übergangsphase ist die Diktatur des Proletariats, also offensichtlich eine Diktatur des Proletariats über sich selbst. Denn die Proletarier müssen ja auf die Weise über den Zwang, Geld zu verdienen, gezwungen werden zu arbeiten. Und damit hast du die ganzen Widersprüche der Entfremdung sozusagen auch drin. Das nicht als Ausdruck, wie ich ausdrücklich dazu sagen, von Dummheit oder irgendwas, sondern als Ausdruck durchaus eines absolut realistischen Einschätzung, was überhaupt drin ist. Der Fehler ist, der damals uninteressant war, das als Sozialismus oder Kommunismus zu bezeichnen, auch nicht als erste Phase. Und dieser Fehler, ja, das ist jetzt die Frage, also Fehler nicht in dem Sinne eines Vermeidbaren, sondern Fehler gemessen an der Vorstellung, was dieser Kommunismus eigentlich sein sollte und meiner Ansicht nach heute sein könnte. Daran gemessen, sagen wir, ein Fehler, der ist im Realsozialismus sozusagen als bekennende Angelegenheit gekommen. Und was bei Marx noch Missstände, Muttermale waren, das hat die DDR als eigentlich anerkennenswerterweise Sachen auf die Konsequenz gebracht. Und das möchte ich jetzt Abschluss einfach nochmal vortragen, wenn ich es denn jetzt hier finde. Ich hatte geschrieben, hier als die letzten Sachen, wer zu früh kommt, nicht den bestraft des Lebens, sondern der tut das Mögliche. Jetzt lese ich das mal so vor. Marx beschrieb also die Übergangsgesellschaft, den Sozialismus als eine von Missständen, von Muttermalen des Alten, Geprägten, die in dem Maße überwunden wurden, in dem sich diese Gesellschaft eigener Grundlage entwickelt. Lenin hatte ein Bewusstsein davon, dass der russischen Gesellschaft wesentliche Voraussetzungen für eine sozialistische Entwicklung fehlten. Als die Revolution isoliert blieb, setzte er auf die Möglichkeit unter bolschewistischer Herrschaft, diejenigen ökonomischen und kulturellen Entwicklungen nachzuholen, die in Westeuropa unter der Herrschaft des Kapitals entstanden waren. So schien das Problem für die DDR nicht mehr zu stehen. Es ist uns gelungen, erklärte Walter Ulbricht 1967, Konferenz zum 100. Jahrestag Erscheinen des Kapitals. Also es ist uns gelungen, in einem Teil Deutschlands, also des Landes in Europa mit der weitesten Entwicklung des staatsmonopolistischen Kapitalismus, den Beweis für die Lebenskraft des sozialistischen Systems in einem entwickelten Industriestaat zu erbringen. In dieser Zeit ging die SED davon aus, dass die Grundlagen des Sozialismus geschaffen und gesichert seien, die unmittelbare Übergangsperiode abgeschlossen, die neue Gesellschaft sich also bereits auf ihrer eigenen Grundlage entwickelte. Es war auch noch eine Zeit einer geradezu euphorischen Erwartung, dass die beginnende wissenschaftlich-technische Revolution glänzend beherrscht werden könnte und so die dem Sozialismus eigentlich angemessenen Produktivkräfte entstünden, die die Individualität der Werktätigen zur vollen Entfaltung kommen lassen könnte. Ich will noch dazu sagen, es war auch eine Zeit, in der im Westen verdutzt festgestellt wurde, dass sich in großen Teilen der DDR-Bevölkerung ein Patriotismus für die DDR entwickelt hatte. Kann man in Literatur, allen möglichen Sachen, auch nachempfinden, in Filmen. In den Jahren um 1965, ja, drei Jahre zuvor, drei, vier Jahre noch weiter, wurde in ziemlicher Breite und in relativer Offenheit über die Strategien der weiteren Entwicklung diskutiert, wurden mit dem neuen ökonomischen System erhebliche Reformen durchgeführt. Es ging um Produktionsverhältnisse, die einer enormen wirtschaftlichen Dynamik Raum verschaffen sollten. Im Wesentlichen ging es darum, auf der Basis des staatlichen Eigentums den Kategorien der Warenproduktion, die in der DDR sozialistische genannt wurde, mehr Geltung zu verschaffen. Das warf ganz grundsätzliche Fragen auf, auch die nach dem eigentlichen sozialökonomischen Charakter des Sozialismus. Es hatte erhebliche Konsequenzen für den, das ist ein Zitat alles, Zusammenhang der Ökonomie mit der Politik und mit der gesamten Sphäre des geistigen Lebens und der ideologischen Beziehungen der Gesellschaft, diese Kategorien mehr zur Geltung zu bringen, als ohnehin schon zur Geltung gebracht wurden. Es wurde nicht, wie zuvor in der Sowjetunion geschehen, ein schneller Übergang zum Kommunismus analysiert, sondern es wurde auf die sogenannte zweite Phase, also nicht zur sogenannten zweiten Phase, sondern auf das strategische Ziel, das entwickelte gesellschaftliche System des Sozialismus zu gestalten und so den Sozialismus erst zu vollenden. Man musste sich vergewissern gegenüber den sogenannten Bruderländern, die zum Teil selbst nach neuen Wegen suchten, besonders aber eben gegenüber dem großen Bruder, muss man sich auch rechtfertigen, worauf läuft das Ganze hinaus. Das war ein praktisches und ein theoretisches Problem. Folgerichtig wurde gefragt, jetzt Ulbricht, welche Bedeutung hat die marxische Lehre von der Gesellschaftsformation für die Vollendung des Sozialismus? Dazu sagt er, früher war es üblich, besonders ausgehend von Marx' Bemerkungen zum Godard-Programm, den Sozialismus nur als Übergangsphase anzusehen, in der sich die Gesellschaft von den Muttermalen des Kapitalismus freimachen und die materiellen und geistigen Voraussetzungen für die zweite Phase des Kommunismus schaffen muss. Es wurde wenig beachtet, dass der Sozialismus sich auf seiner eigenen Grundlage entwickelt. Die Bürde der kapitalistischen Vergangenheit erschwerte diese Einsicht. Deshalb wurden häufig die Kategorien der sozialistischen Ökonomik, die formal den Kategorien der kapitalistischen Ökonomik ähnlich sind, Geld, Preis, Gewinn und so weiter, als unvermeidliches Übel betrachtet, deren Wirksamkeit überwunden werden muss. Ulbricht sah diese Kategorien unter, Zitat, dem positiven Blickwinkel des Wichtigsten, des Wesentlichen und Bestimmenden für die neue Gesellschaftsordnung, dem Arbeiter- und Bauernstaat. Diese Kategorien, angewandt vom sozialistischen Staat, also die Kategorien, die formal den Kategorien der kapitalistischen Ökonomik ähnlich sind, angewandt vom sozialistischen Staat, wären damit keine der kapitalistischen Warenproduktion, sondern Momente eines qualitativ neuen Typus der Produktionsverhältnisse. Es ist nur konsequent, wenn Ulbricht aus einer Entwicklung, die zur Anwendung der Kategorien der politischen Ökonomie zwang, folgende Schlussfolgerungen zog. Schlussfolgerung, sie besteht darin, dass der Sozialismus nicht eine kurzfristige Übergangsphase in der Entwicklung der Gesellschaft ist, sondern eine relativ selbstständige sozialökonomische Formation in der historischen Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus im Weltmaßstab. In dem Maße aber, in dem diese Kategorien der politischen Ökonomie durchaus erfolgreich zur Geltung gebracht wurden, drängen genau die so geförderten Produktionsverhältnisse danach, sich auf die adäquaten politischen Strukturen zu schaffen, das ist also jetzt meine Interpretation, auf der so gegebenen ökonomischen Grundlage mit der der kapitalistischen Ökonomik ähnlichen Kategorien, die Gesellschaft tatsächlich zum System zu entwickeln. Und es geschah das, was eben mit Marx' Kategorien der Gesellschaftsformation voraussehbar war, was im sogenannten Prager Frühling auch politisch am weitesten gediehen war. Der Arbeiter- und Bauernstaat selbst wurde in Frage gestellt. Wenn der sogenannte sozialistische Staat unter den Bedingungen des international schon dominierenden Monopolkapitalismus als Staatskapitalismus eine durchaus politische Form darstellte, eine nachholende kapitalistische Entwicklung bis zu dem Niveau des Fordismus zu ermöglichen. Wenn der Staat als Gesamtunternehmer dafür auch die Kategorien der Warenproduktion, der Lohnarbeit anwenden konnte und musste, so bedeutete jeder weitere Fortschritt, gerade im Zusammenhang mit der wissenschaftlich-technischen Revolution, dass die Besonderheiten der sogenannten sozialistischen Produktionsverhältnisse, eben die ungeheuer straffe staatliche Regulierung, in der ökonomische Kennziffern in Form des Staatsbananens zum Gesetz erhoben wurden, selbst vakant wurden. Auf dem erreichten ökonomischen Niveau drängten sozusagen die sich in den genannten Kategorien bewegenden Menschen zunehmend danach, ihre bisherigen Entwicklungsbedingungen, den sozialistischen Staat zugunsten westlicher politischer Form abzuwerfen. Im Prager Frühling kündigte es sich an, in den Wenden 20 Jahre später wurde es vollzogen. Dem chinesischen Sozialismus steht es noch bevor. Das Geheimnis der Übergangsphase, die sich der Kategorien der Warenproduktion bedienen muss, ist nicht, dass sie ein notwendiger Durchgang vom Kapitalismus zum Kommunismus ist, auch kein relativ selbstständiger, sondern eine Variante der kapitalistischen Entwicklung selbst, des globalen Hauptstromes, in den inzwischen mehr oder minder alle sozialistischen Staaten in Strichlichen eingeschränkt sind. Ich habe hier im Anschluss nochmal einfach zusammengefasst die Punkte, wo ich mehrfach sage, das wollen wir durch die ganze Geschichte berücksichtigen. Das will ich jetzt nicht nochmal so Sachen wiederholen. Nein, morgen. Ja, ich will sozusagen nur sagen, diese Ansprüche, die der damals noch idealistische Marx, muss fragen, was das eigentlich bedeutet, ne? Aber die ich da sozusagen gesammelt hatte, die er zur Geltung bringt, auf die sich in den 50er Jahren, insbesondere Polen, andere später, in den 60er Jahren auch, Jugoslawen, jugoslawische Philosophen, häufig bezogen und erklärten im Osten, das ist alles Mögliche, aber das kann gar kein Sozialismus sein. Was die dort sagten, hat sich bestätigt. Diese Ansprüche waren nicht realisierbar in den gegebenen Verhältnissen. Heute sieht die Sache anders aus. Heute ist also ein solches Denken, der das annimmt und in der Lage ist, und sich durchaus also positiv auf die marxische Kritik der politischen Ökonomie zu beziehen und also das, was er weit vorausgedacht hat, heute in seinem Wirklichkeitsgehalt zu prüfen und selbst noch weiter zu denken. Heute sind diese Dinge Kriterien, finde ich, dafür zu fragen, was könnten solche Keimformen einer neuen Vergesellschaftung sein. Und in vieler Hinsicht läuft eben das, deswegen bin ich ja so begierig auf diesen Punkt, für mich die Tätigkeit von Leuten, die außerhalb von Warenproduktion und hierarchischen Verhältnissen sagen, aus eigenem Interesse und auch noch international vernetzt nützliche Dinge herstellen, weil sie selbst brauchen, weil ihnen die Tätigkeit selbst sozusagen sie in ihrer Schöpferkraft bestätigt, auf die Leute einfach zugreifen können. Nicht als äquivalenten Austausch, überhaupt nicht als Austausch. Diese Dinge gehen sozusagen zusammen mit diesen frühen marxischen Hoffnungen, dieser ungeheuren Suche und sozusagen seiner späteren Logik der kapitalistischen Entwicklung, wozu die, was auch den Charakter Barwell betrifft, Sachen treibt. Und darauf bezogen, finde ich, ist es also nicht einfach eine abstrakte Utopie, wenn man also versucht, etwas auszusagen über eine Gesellschaft, die der ausgehobene Kapitalismus wäre und damit auch was aussagen kann über Dinge, die man als Keimform dessen bezeichnet. Das muss man tun. Das war hier nicht meine ausdrückliche Aufgabe, aber ihr habt es ja gemerkt, das ist dann das Motiv, was dahinter steckt, dass ich mich mit diesem Zeug dazu beschäftige. Der Vortrag ist zu Ende, ja?